An den königlichen Regierungspräsidenten, Herrn Freiherr von der Recke von der Horst, hochwohlgeboren zu Düsseldorf. Geheim. Berlin, den 20. September 1895. Es wurde mir durch Erlass vom 17. September mitgeteilt, dass die Anarchistin Emma Goldman beabsichtige, demnächst von New York nach London und eventuell von dort nach Deutschland zu reisen. Die genannte Goldman, deren Fotografie ich ganz ergebenst beifüge, ist ungefähr 26 bis 28 Jahre alt und Russin, aber der deutschen Sprache mächtig. Sie ist seit Jahren in den Vereinigten Staaten von Nordamerika im Interesse der anarchistischen Hetzreden unermüdlich tätig, dort wegen ihrer zügellosen anarchistischen Hetzreden wiederholt mit Gefängnis vorbestraft und hat es verstanden, mehrfach genossen für die Wiederbelebung der Propaganda der Tat, deren fanatische Anhängerin sie ist, zu gewinnen. Ein an dem im Jahre 1892 von ihrem Geliebten Berkman gegen den Direktor der Canossa-Werke in Pittsburgh verübten Attentat dem Vernehmen nach beteiligter anderer Geliebter der Goldman, der Buchbinder Josef Oerter, kam im Jahre 1893 durch Geldmittel von ihr unterstützt über England nach Deutschland und wurde vom Schwurgericht Duisburg am 25. Oktober 1893 wegen Vergehens gegen Paragraph 110, 139, 128, 29 des Strafgesetzbuches zu 8 Jahren Zuchthaus, Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und Zulässigkeit der Polizeiaufsicht verurteilt. Die genannte Goldman muss als eine außerordentlich gefährliche Person bezeichnet werden. Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich von Vorstehendem mit dem Ersuchen vertraulich ganz ergebenst Kenntnis zu geben, in geeignet erscheinender Weise Vigilanz auf die genannte anzuordnen, dieselbe im Betretungsfalle festnehmen zu lassen und mir eventuell schleunigst telegrafisch Mitteilung machen zu wollen, der Polizeipräsident. Die Idee, meine Memoiren zu schreiben, kam mir schon, als ich kaum begonnen hatte zu leben. Sie verfolgte mich die Jahre hindurch, aber ich beachtete sie nicht weiter. Ich lebte mein Leben intensiv. Warum sollte ich noch darüber schreiben? Ein anderer Grund, warum es mir widerstrebte, war die Überzeugung, dass man erst dann über sein Leben schreiben sollte, wenn man nicht mehr mitten in seinem Strom stand. Wenn man das gute philosophische Alter erreicht hat, pflegte ich meinen Freunden zu sagen. Wenn man in der Lage ist, die Komödien und Tragödien des Lebens, besonders seines eigenen Lebens, unpersönlicher und mit Abstand zu betrachten, lohnt es sich, eine Autobiografie zu verfassen. Trotz fortgeschrittenen Alters fühlte ich mich noch jugendlich und hielt mich deshalb nicht kompetent für ein solches Unternehmen. Darüber hinaus fehlte mir immer die genügende Zeit, um konzentriert schreiben zu können. Meine erzwungene Untätigkeit in Europa, zu der ich verurteilt wurde, ließ mir genügend Zeit, eine Menge zu lesen, einschließlich Biografien und Autobiografien. Ich entdeckte zu meiner unangenehmen Überraschung, dass Alter, weit entfernt von reifender Weisheit und Lebenserfahrung, zu oft belastet ist mit Senilität, Engstirnigkeit und kleinlicher Erbitterung. Eine solche Katastrophe wollte ich nicht riskieren. Und so begann ich ernsthaft darüber nachzudenken, mein Leben aufzuschreiben. Die große Schwierigkeit, der ich gegenüberstand, war das Fehlen historischer Daten für meine Arbeit. Fast alles, was Bücher, Korrespondenz und ähnliches Material betrifft, das ich während meines 35-jährigen Lebens in den Vereinigten Staaten gesammelt hatte, wurde bei den Überfällen der Justizbehörde beschlagnahmt und niemals zurückgegeben. Ich verlor sogar meine persönliche Sammlung der Mother Earth-Zeitschrift, die ich 12 Jahre lang herausgegeben hatte. Aus diesem Problem sah ich keinen Ausweg. Skeptisch wie ich bin, übersah ich die magische Kraft der Freundschaft, die so oft in meinem Leben Berge versetzt hat. Meine treuen Freunde machten bald meine Zweifel zunichte. Eines meiner alten Laster kam mir zu Hilfe. Wahre Berge von Briefen, die ich geschrieben hatte. Oft schalten mich mein Freund, Genosse Sascha, alias Alexander Bergman, und meine anderen Freunde wegen meiner Neigung, mich in Briefen zu verbreiten. Sie waren am allerwenigsten dazu geeignet, meine Tugenden zu rekonstruieren, aber es waren gerade meine Gemeinheiten, die mir gaben, was ich am meisten brauchte: die wahrheitsgetreue Atmosphäre vergangener Tage. Kurz, Ich war bald im Besitz von mehr als 1000 Musterexemplaren meiner brieflichen Ergüsse. Ich muss gestehen, dass ich die meisten für mich schmerzlich wiederlas. Denn niemals offenbart man so viel von sich selbst wie in seinem intimen Briefwechsel. Aber für mein Vorhaben waren sie von unermesslichem Wert. So ausgerüstet machte ich mich auf nach Saint-Tropez, einem malerischen Fischernest in Südfrankreich. Schreiben ist mir nie leicht gefallen. Und das vorliegende Buch hat nicht nur die Bedeutung von etwas Geschriebenem. Es heißt gleichzeitig, meine lange vergessene Vergangenheit noch einmal zu leben. Erinnerungen zum Leben zu erwecken, die ich nie aus der Tiefe meines Bewusstseins heraufholen wollte. Es bedeutete Zweifel an meinen schöpferischen Fähigkeiten, Depressionen, Entmutigung. Was die Zahl und die Hingabe meiner Freunde betrifft, die sich bemühten, den Weg für Living My Life zu ebnen, hatte ich alles in allem viel Glück. Die erste war Peggy Guggenheim, die den Fonds einrichtete, der mich vor materieller Not bewahren sollte. Andere Freunde und Genossen folgten bald. Ohne zu knausen gaben sie mir freigebig von ihren beschränkten finanziellen Mitteln. Wie kann solche Freundschaft jemals belohnt werden? Und Sascha? Viele böse Zweifel überfielen mich, als wir mit der Durchsicht des Manuskriptes begannen. Ich hatte Angst, er könne es übel nehmen, sich selbst durch meine Augen zu sehen. Ich zweifelte daran, ob er unvoreingenommen und objektiv genug für diese Aufgabe sein würde. Jedoch als jemand, der so sehr ein Teil meiner Geschichte ist, war er es in bemerkenswerter Weise. 18 Monate lang arbeitete Sascha mit mir Seite an Seite, wie in unseren alten Tagen. Kritisch, natürlich, aber immer feinfühlig und großzügig. Sascha war es auch, der den Titel »Living My Life« vorschlug. Mein Leben, so wie ich es gelebt habe, verdanke ich all denen, die hineingekommen sind, kurze oder lange Zeit verweilten und es wieder verließen. Ihre Liebe, ebenso wie ihr Hass, haben es lebenswert gemacht. Für sie alle ist Living My Life meine Anerkennung und mein Dank. Emma Goldman, Saint-Tropez, Frankreich, Januar 1931. Als Emma Goldman diese Worte schreibt, ist sie 61 Jahre alt. Sie hat knapp 4 Jahre an Living My Life geschrieben und als das Buch im Verlag Alfred Knopf in New York erscheint, landet es sofort auf der Titelseite der New York Times Book Review. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie in Frankreich. 12 Jahre zuvor war sie mit einer großen Gruppe unerwünschter Revolutionäre aus den USA nach Russland ausgewiesen worden. Und das war kein wirklicher Schock für sie. Im Gegenteil, Russland war eigentlich das Land ihrer Sehnsucht. Sie schreibt, mein Herz klopfte in Erwartung und glühender Hoffnung. Sowjetrussland, geheiligter Boden, magisches Volk. Trotz ihrer glühenden Begeisterung hält sie ihren klaren Blick. Und die reale Revolution mit Hungersnot, mit Wohnungsnot, mit Korruption, mit politischen Grabenkämpfen ist eine schreckliche Desillusionierung für sie, der sie sich ganz offen stellt. Das ist ihr Charakter. Sie macht sich nichts vor. Nach 2 Jahren ist sie am Ende ihrer Kraft. Sie schreibt, ich konnte es nicht länger aushalten. In der Dunkelheit tastete ich mich zu Sascha und bat ihn, mit mir Russland zu verlassen. Egal wie, nur weit weg von dem Schmerz, den Tränen, dem schleichenden Tod. Emma Goldman hat sehr viele Freundschaften mit Männern, Lieben und Leidenschaften gelebt. Aber Alexander Berkman, mit dem Kosenamen Sascha, ist die Konstante in ihrem Leben. Von ihrem ersten Abend in New York bis zu seinem Todestag 1936 in Nizza. Sascha muss man deshalb erwähnen, auch wenn er heute Abend keine große Rolle in unserer Lesung spielen wird, aber das wirklich nur deshalb, weil die Geschichte sonst noch verwickelter würde, als sie ohnehin schon ist. Also Sascha, wichtig. 1922 also beantragen die beiden eine Ausreisegenehmigung unter dem Vorwand, dass gerade gegründete Kropotkin-Museum auf einer anarchistischen Ausstellung in Berlin vorzustellen. Die Genehmigung wird erteilt. Beide werden nie mehr nach Russland zurückkehren. Aber Emma Goldman bereist noch einmal die USA und zwar 1934. Sie bekommt ein 90-Tage-Visum für eine Vortragsreihe, aber nur, wenn sie über nicht-politische Themen spricht. Die Ankunft der feurigen roten Emma, so wird sie genannt, wird scharf beobachtet und Emma weiß das. Sie ist außerordentlich vorsichtig. Wir haben tatsächlich ein kleines Tondokument aus dieser Zeit gefunden, in dem sie sich am Schluss zu Präsident Roosevelts Politik äußert. Es ist akustisch am Schluss nicht ganz leicht zu verstehen. Darum sage ich Ihnen mal vorneweg, was sie sagt. Dann können Sie es leichter mithören. I'm glad that President Roosevelt has been one of the very few men in the White House who has come to realize the right of the working people to organize and to better their conditions by means of their organized power. Also sie ist froh, dass Präsident Roosevelt einer der wenigen Männer im Weißen Haus ist, der schließlich verstanden hat, dass arbeitende Menschen das Recht haben, sich zu organisieren und ihre Lebensbedingungen dadurch zu verbessern. Und diese Äußerung bezieht sich auf Franklin Roosevelts sogenannten New Deal von 1933. Das ist ein Maßnahmenbündel gegen die damalige Wirtschaftskrise gewesen, Weltwirtschaftskrise, das unter anderem die Gewerkschaften stärkte und den Arbeitern das Recht einräumen sollte, zu streiken. Wenn Sie Lust haben, können Sie mal morgen auf YouTube suchen. Da finden Sie einen kurzen Film, in dem Emma genau die gleichen Fragen beantwortet, wie jetzt in diesem Tondokument, das Sie gleich hören werden. Das Interessante ist, dass sie im Wortlaut exakt das Gleiche sagt, wie in diesem O-Ton, sodass ich erst dachte, der O-Ton ist von dem Film abgenommen. Aber sie betont ein bisschen anders. Was heißt das? Sie ahnte sehr genau, was man sie fragen wird, wenn sie nach Amerika einreist. Und sie hat sich sehr knappe Antworten zurechtgelegt und die hat sie gezückt wie Spielkarten. Sie war ein absoluter Medienprofi. 6 Jahre später wird sie an den Folgen eines Schlaganfalls sterben, im Alter von 70 Jahren. Und sie wird in Chicago beerdigt, auf dem deutschen Waldheim Cemetery, ganz in der Nähe der zum Tode verurteilten Haymarket-Märtyrer. Wenn Sie irgendwann mal nach Chicago reisen und Sie sagen sich, ach, da war doch Emma Goldman, ich will mal gucken auf dem Friedhof und ihr Grab besuchen, müssen Sie aufpassen, dass Sie auf dem richtigen Friedhof landen. Es gibt nämlich 2 Waldheim-Friedhöfe. Der eine ist jüdisch, man würde denken, da liegt sie mitnichten. Der richtige ist der German Waldheim, das ist heute ein Teil des sogenannten Forest Home Cemetery. Seine Geschichte ist im Internet wiederum sehr gut dokumentiert. Und man findet da sogar ein Bild von Emma Goldmans Grabstein, auf dem erstens das falsche Todesjahr steht, nämlich 1939, und zweitens ein wunderbarer Satz. Liberty will not descend to a people must raise themselves to liberty. Also Freiheit wird nicht zu den Menschen herabsteigen, der Mensch muss sich zur Freiheit erheben. Aber bevor Emma Goldman gestorben ist, hat sie gelebt, und zwar sehr intensiv. Und darum müssen wir jetzt nochmal zurück zum Anfang. Emma wird also erstmal geboren. Und zwar 1869 in einer jüdischen Familie in Kovno oder deutsch Kaunas im heutigen Litauen. Sie hat 2 ältere Stiefschwestern und 3 jüngere Brüder. Sie wächst zweisprachig auf, Deutsch und Russisch. Einige Jahre lebt sie bei ihrer Großmutter im ostpreußischen Königsberg und als sie 13 ist, zieht ihre Familie nach St. Petersburg. Sie arbeitet als 13-jähriges Mädchen in einer Textilfabrik, wo sie Korsetts herstellt. Und in dieser Zeit kommt sie zum ersten Mal mit anarchistischen Ideen und Texten in Kontakt. Mit 16 Jahren emigriert sie 1885 mit ihrer Schwester gemeinsam in die USA. Die beiden landen in Rochester im Staat New York. Dorthin wird die restliche Familie bald folgen. Sie alle sind Teil der 3. ganz großen Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert. Es gibt ganz viele deutsche und deutsch sprechende Immigranten aus Osteuropa in Amerika zu dieser Zeit. Das ist eine richtig deutschsprachige anarchistische Szene. Das internationale Organ der Anarchisten deutscher Sprache, das ist der Untertitel der Zeitschrift Die Freiheit, wird herausgegeben von einem Augsburger, Johann Most. Emma Goldman lernt ihn gleich zu Beginn ihrer Zeit in New York kennen. Sie ist sehr aufgeregt. Er ist ein großes Idol für sie. Und er lädt sie zum Essen ein. Und Sie gehen in New York zum Essen und bei diesem Essen gibt es dann zwei Flaschen Liebfrauenmilch. Der Name beeindruckt Emma so sehr, dass sie das in ihren Erinnerungen noch erwähnt. Am 1. Mai 1886 kommt es in Chicago zum sogenannten Haymarket Riot. Das ist ein mehrtägiger Streik. Auf diesen Haymarket-Aufstand bezieht sich unsere Tradition des 1. Mai. Es ging damals um Arbeitszeitbegrenzung, um den 8-Stunden-Tag. Die Regel waren damals 12 Stunden Arbeitstage mit einem Tageslohn von $3. Und das war umgerechnet so viel, wie ein sehr einfaches Abendessen in einem einfachen Restaurant kostete. Also, man arbeitete sich kaputt und konnte nicht leben und nicht sterben von dem Geld, das man bekam. Dagegen streikten die Arbeiter in mehreren Städten, aber die größten Versammlungen kommen in Chicago zustande. Und übrigens wurde zu diesem Streik auf zweisprachigen Plakaten aufgerufen, auf Deutsch und auf Englisch. Zunächst verläuft alles ganz friedlich, aber am dritten Tag kommt es zu ersten Eskalationen durch Polizeieinsätze und am vierten Tag wird eine Bombe in die Menge geworfen. Man hat nie herausgefunden, wer das war mit dieser Bombe. 12 Menschen sterben an den Folgen der Bombenexplosion, aber unzählige sterben durch die Schüsse der Polizei. Und die Verantwortung wird auf eine Gruppe von 8 Anarchisten geschoben, die den Streik mit organisiert haben, und 4 von ihnen werden gehängt. Und das ist sozusagen die Initialzündung. Emma Goldman hört noch in Rochester die Rede einer deutschen Sozialistin über diesen Haymarket-Aufstand und sie beginnt zu lesen, was sie unter die Finger kriegt. So wichtig ist dieses Datum für sie, dass sie sich später als geistiges Kind dieser 8 Männer bezeichnen wird. Sie würden morgen früh noch hier sitzen, wenn wir ihnen jetzt Emma Goldmans ganzes Leben erzählen würden, geschweige denn vorlesen. Wir haben uns darum entschieden, einen Schwerpunkt zu setzen und wir haben uns für eine Phase in Emmas Leben entschieden, die hochdramatisch ist, wobei man sagen muss, darin unterscheidet sich diese Phase nicht wirklich von den anderen Phasen ihres Lebens. Aber sie hat einen Anfang und ein Ende, das ist für eine Lesung ein Vorteil. Außerdem hat sie den Vorteil, dass wir heute geschichtlich einigermaßen leicht andocken können. Wir beginnen am Morgen des 7. September 1901. Am Vortag ist der 25. Präsident der Vereinigten Staaten, der Republikaner William McKinley, in Buffalo von einem Attentäter angeschossen worden. Emma ist im Auftrag eines Freundes in St. Louis unterwegs, als Vertreterin für Schreibwaren. Nach beachtlichen Überredungskünsten konnte ich einen Auftrag über $1,000 sicherstellen, den größten, den ich bisher bekommen hatte. Darüber war ich natürlich sehr glücklich. Während ich darauf wartete, dass der Mann den Auftrag ausfüllte, sprang mir die Zeile einer Zeitung auf dem Schreibtisch ins Auge. Meuchelmörder von Präsident McKinley ist Anarchist. Gesteht, von Emma Goldman angestiftet worden zu sein. Anarchistin gesucht. Mit großer Anstrengung bewahrte ich die Fassung, schloss den Handel ab und verließ den Laden. An der nächsten Ecke kaufte ich mehrere Zeitungen, ging in ein Restaurant und las. Dort standen alle Einzelheiten über die Tragödie, auch ein Bericht über die Polizeirazzia im Haus der Isaacs in Chicago und die Verhaftung aller, die man dort fand. Die Verantwortlichen sollten als Gefangene so lange festgehalten werden, bis Emma Goldman gefasst war, behaupteten die Zeitungen. Schon 200 Polizisten hatte man durchs Land gejagt, um Emma Goldman aufzuspüren. Auf der Innenseite einer Zeitung war ein Bild von McKinleys Totschläger. Das ist ja Nyman. Ich schnappte nach Luft. Nyman ist der Deckname des Attentäters, der mit richtigem Namen Leon Czolgosz heißt. Aber das weiß Emma zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Im Mai ist sie ihm zum ersten Mal begegnet. Das Thema meiner Vorlesung in Cleveland Anfang Mai des Jahres war Anarchismus. Ich hielt sie vor dem Franklin Liberal Club, einer radikalen Organisation. Während der Pause vor der Diskussion bemerkte ich einen Mann, der sich den Titel der zum Verkauf angebotenen Pamphlete und Bücher vor der Rednerbühne anschaute. Kurz darauf kam er mit der Frage auf mich zu: Können Sie mir nicht empfehlen, was ich lesen soll? Er war noch sehr jung, fast ein Kind, mittelgroß, wohlgebaut und hielt sich sehr aufrecht. Doch Es war sein Gesicht, das mich gefangen nahm. Ein äußerst sensibles Gesicht mit zartem, rosigen Teint. Ein schönes Gesicht, was sein lockiges, goldenes Haar noch verstärkte. Aus seinen großen blauen Augen blickte Stärke. Ich traf eine Auswahl Bücher für ihn und meinte, er würde hoffentlich in ihnen finden, was er suchte. Ich kehrte auf die Rednerbühne zurück. Ich sah den Mann an diesem Abend nicht wieder, doch sein bemerkenswertes Gesicht blieb mir in Erinnerung. Und dieses bemerkenswerte Gesicht taucht ungefähr 2 Monate später nochmal in Chicago vor dem Haus einer befreundeten Familie auf, bei der Emma gerade wohnt. Er stellt sich als Nyman vor, erzählt ihr, er sei von Cleveland nach Chicago umgezogen und bittet sie um Vermittlung von Kontakten in der anarchistischen Szene. Das war der ganze Kontakt zum Attentäter des Präsidenten. Trotzdem ist ihr sofort klar, dass sie St. Louis verlassen und nach Chicago reisen muss, um ihre Freunde und Genossen zu entlasten, die, wie sie richtig vermutet, von der Polizei so lange festgehalten werden, bis sie gefunden wird. Es war einfach meine Pflicht, mich auszuliefern. Ich wusste, es gab weder einen Grund noch den geringsten Beweis, mich mit der Erschießung in Verbindung zu bringen. Ich würde nach Chicago fahren. Karl flehte mich an, den Plan aufzugeben, aber ich bestand darauf. Er ging, ein paar vertrauenswürdige Freunde zusammenzutrommeln, von denen er wusste, dass ich Wert auf ihre Meinung legte. Er hoffte, sie könnten mich überreden, mich nicht zu stellen. Sie redeten stundenlang auf mich ein, doch sie konnten meine Entscheidung nicht rückgängig machen. Scherzhaft sagte ich, sie sollten mir lieber einen schönen Abschied machen, da wir vielleicht nie mehr Gelegenheit zu einem lustigen gemeinsamen Abend hätten. Sie reservierten einen abgeschlossenen Speisesaal in einem Restaurant, wo wir ein lukullisches Mahl vorgesetzt bekamen. Dann begleiteten sie mich zur Wabash Station, wo Karl mir einen Schlafwagen reserviert hatte. Am Morgen zerriss sich der ganze Zug das Maul über die Tragödie von Buffalo, Emma Goldman und Czolgosz. »Eine Bestie, ein blutrünstiges Ungeheuer«, hörte ich jemanden sagen. »Man hätte sie schon lange einsperren sollen.« »Ach was, einsperren«, entgegnete ein anderer. »Am nächsten Laternenpfahl sollte man sie aufhängen.« Ich hörte den guten Christenmenschen zu, während ich in meinem Bett lag. Ich kicherte in mich hinein beim Gedanken, wie sie wohl gucken würden, wenn ich heraustreten würde und verkünden würde, »Meine Damen und Herren, ihr Jünger des sanften Jesus, hier steht Emma Goldman.« Doch ich brachte es nicht über mich, sie dermaßen zu schockieren, und blieb hinter meinem Vorhang. Eine halbe Stunde bevor der Zug im Bahnhof einfuhr, zog ich mich an. Ich trug einen kleinen Matrosenhut mit einem hellblauen Schleier, was damals groß in Mode war. Ich behielt die Brille auf und zog den Schleier vors Gesicht. Auf dem Bahnhof standen viele Leute, unter ihnen einige Männer, die aussahen wie Geheimpolizei. Ich bat einen Mitreisenden, freundlicherweise ein Auge auf mein Gepäck zu werfen, während ich mich auf die Suche nach einem Gepäckträger machte. Schließlich fand ich einen, ging den ganzen Bahnsteig entlang zu meinem Gepäck, dann mit dem Träger wieder zurück zur Gepäckaufbewahrung. Ich erhielt die Quittung und verließ den Bahnhof. Der einzige Mensch, der von meiner Ankunft wusste, war Max, dem ich ein vorsichtiges Telegramm geschickt hatte. Max ist Max Baginski, ein deutscher Sozialist und Anarchist. Er ist 5 Jahre älter als Emma, ein guter, naher Freund, der 2 Jahre vorher, 1893, nach Amerika ausgewandert ist, wo sie sich kennengelernt haben. Für uns war ganz interessant, dass Max Baginski mit Gerhard Hauptmann unterwegs war, als der für sein Theaterstück Die Weber recherchierte. Er hat auch darüber geschrieben und in Gelebtes Leben erinnert Emma Goldman sich daran, wie Max von Hauptmann von dem Elend der Weber-Familien, dem Vorbild für die Hannele-Figur und so weiter erzählt. Das also ist Max, mit dem sich Emma am Bahnhof verabredet. Ich entdeckte ihn, bevor er mich sah. Langsam ging ich an ihm vorbei und flüsterte, »Geh bis zur nächsten Straße, ich komme nach.« Niemand schien mir zu folgen. Nachdem wir mehrere Straßen gekreuzt und ein 50 Straßenbahnen gewechselt hatten, kamen wir in der Wohnung an, wo er und Millie wohnten. Beide fürchteten sehr um meine Sicherheit. Und Max beharrte darauf, es wäre verrückt gewesen, nach Chicago zu kommen. Er sagte, die Situation wäre eine Wiederholung von 1887. Presse und Polizei dürsteten nach Blut. Dein Blut wollen sie, wiederholte er. Und er und Millie flehten mich an, das Land zu verlassen. Ich war entschlossen, in Chicago zu bleiben. Ich merkte, dass ich nicht in ihrem Haus bleiben konnte, auch nicht bei irgendeinem anderen ausländischen Genossen. Immerhin hatte ich amerikanische Freunde, die nicht als Anarchisten bekannt waren. Max berichtete Mr. und Mrs. N. von meiner Anwesenheit. Mr. N., Sohn eines reichen Predigers, lebte in einer vornehmen Umgebung. Es wird wohl niemand auf die Idee kommen, dass ich Emma Goldman Unterschlupf biete, sagte er, als wir in seinem Haus ankamen. Als Mr. N. am Montagnachmittag aus seinem Büro zurückkam, teilte er mir mit, dass wir die Möglichkeit hätten, von der Chicago Tribune $5,000 für ein Exklusivinterview zu bekommen. Fein, antwortete ich. Das Geld werden wir für meinen Prozess brauchen. Wir kamen überein, dass Mr. N. am nächsten Morgen den Zeitungsvertreter mit in die Wohnung bringen sollte und dass wir drei anschließend zusammen zum Polizeihauptquartier fahren sollten. Abends kamen Max und Millie. Nie zuvor hatte ich meine Freunde in einem solchen Stadium nervöser Erregung gesehen. Max wiederholte, ich müsste weggehen, sonst steckte ich meinen Kopf in die Schlinge. »Wenn du zur Polizei gehst, kommst du nie mehr lebend heraus«, warnte er mich. »Wir müssen dich nach Kanada schaffen.« Millie nahm mich beiseite. »Seit Freitag«, sagte sie, »hat Max weder geschlafen noch gegessen. Die ganze Nacht lang läuft er herum und sagt immer wieder, Emma ist verloren, sie werden sie umbringen.« Sie bat mich, Max zu beruhigen und ihm zu versprechen, nach Kanada zu fliehen, auch wenn ich es nicht vorhätte. Ich stimmte zu und bat Max, die notwendigen Vorbereitungen für meine Ausreise zu treffen. Überglücklich schloss er mich in die Arme. Wir verabredeten, dass Max und Millie am nächsten Morgen mit verschiedenen Kleidern kommen sollten, um mich unkenntlich zu machen. Den größten Teil der Nacht verbrachte ich damit, Briefe und Papiere zu zerreißen und alles zu vernichten, was meine Freunde mit mir in Verbindung hätte bringen können. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, ging ich schlafen. Am nächsten Morgen ging Mrs. N. in ihr Büro und ihr Mann zum Büro der Chicago Tribune. Wir kamen überein, dass, wenn irgendjemand kommen sollte, ich mich als Hausmädchen ausgeben sollte. Ungefähr um 9 Uhr, während ich ein Bad nahm, hörte ich ein Geräusch, als ob jemand am Fensterbrett kratzte. Zuerst achtete ich nicht darauf. Geruhsam beendete ich mein Bad und fing an, mich anzuziehen. Dann zerbrach Glas. Ich warf meinen Kimono über und ging ins Speisezimmer, um nachzuforschen. Ein Mann klammerte sich mit einer Hand am Fensterbrett fest und in der anderen hielt er ein Gewehr. Wir waren im 3. Stock und es gab keine Feuerleiter. Ich rief ihm zu, »Passen Sie auf, Sie brechen sich den Hals!« »Warum zum Teufel machen Sie nicht auf? Sind Sie taub?« Er schwang sich durch das Fenster und stand im Zimmer. Ich ging hinüber zum Eingang und schloss auf. 12 Männer, angeführt von einem Riesen, bevölkerten die Wohnung. Der Anführer griff mich am Arm und brüllte, »Wer sind Sie?« »Ich nicht sprechen Englisch, schwedisches Dienstmädchen!« Er lockerte den Griff und befahl den Männern, die Wohnung zu durchsuchen. Sich an mich wendend, schnauzte er, »Bleiben Sie zurück, wir suchen Emma Goldman!« Dann hielt er mir ein Foto vor. »Sehen Sie das? Wir suchen diese Frau! Wo ist sie?« Ich zeigte mit dem Finger auf das Bild und sagte, »Diese Frau, ich nicht sehen hier, diese Frau groß!« »Sie schauen in all diese kleinen Dosen, werden Sie nicht finden, sie ist zu groß.« »Halten Sie den Mund«, brüllte er, »Sie wissen ja nicht, wozu diese Anarchisten in der Lage sind.« Nachdem sie das Haus durchsucht und jeden Gegenstand umgedreht hatten, ging der Riese hinüber zu den Bücherregalen. »Zum Teufel, das ist ja ein Predigerhaus«, bemerkte er. »Seht euch die Bücher an, ich glaube nicht, dass Emma Goldman hier ist.« Sie wollten gerade gehen, als einer der Polizisten plötzlich rief, »Hier, Captain Schüttler, was halten Sie davon?« Es war mein Federhalter, ein Geschenk von einem Freund. Mein Name war eingraviert. Ich hatte ihn übersehen. »Alle Wetter, das ist ein Fund«, rief der Captain. »Sie muss hier gewesen sein und wird vielleicht zurückkommen.« Er befahl zweien seiner Männer, zurückzubleiben. Ich sah ein, das Spiel war aus. Mr. Ann und der Mann von der Tribune ließen sich nicht blicken, und ich sah keinen Grund, noch länger Theater zu spielen. Ich bin Emma Goldman, verkündete ich. Einen Augenblick lang stand Schüttler und seine Männer wie versteinert da. Dann donnerte der Captain: Ich werd verrückt. Sie sind die verfluchteste Schwindlerin, der ich je begegnet bin. Packt sie, aber schnell! Als ich in den Wagen stieg, der am Randstein wartete, sah ich Mr. N. in Begleitung des Zeitungsmannes. Für das Exklusivinterview war es zu spät und ich wollte nicht, dass mein Gastgeber erkannt würde. Ich tat, als sähe ich sie nicht. Ich hatte schon oft vom dritten Grad gehört, den die Polizei in den verschiedensten Städten anwandte, um Geständnisse zu erpressen. Ich selbst jedoch war ihm noch nie unterworfen gewesen. Seit 1893 war ich viele Male verhaftet worden, aber nie war Gewalt an mir verübt worden. Am Tag meiner Verhaftung, am 10. September, wurde ich in einem stickigen Zimmer festgehalten und von 10.30 Uhr bis 19 Uhr bis zur Erschöpfung verhört. Schließlich schritten 50 Detektive an mir vorüber. Jeder schüttelte mir die Faust ins Gesicht und drohte mir die grässlichsten Sachen an. Einer brüllte: Sie waren mit Kolgosch in Buffalo. Ich habe Sie selbst gesehen, direkt vor der Convention Hall. Gestehen Sie doch! Ein anderer: Hören Sie, Goldman, ich habe Sie mit diesem Hurensohn auf dem Jahrmarkt gesehen. Geben Sie das Lügen auf. Ich habe Sie gesehen, sage ich. Und wieder: Sie haben genug gelogen. Wenn Sie so weitermachen, kommen Sie auf den Stuhl, darauf können Sie sich verlassen. Ihr Liebhaber hat gestanden. Er sagt, Sie hätten ihn überredet, den Präsidenten zu erschießen. Ich wusste, dass Sie logen. Ich wusste, dass ich nicht mit Czolgosz zusammen gewesen war, bis auf ein paar Minuten in Cleveland am 5. Mai und eine halbe Stunde lang in Chicago am 12. Juli. Schüttler wurde wild. Sein massiger Körper türmte sich über mir und er donnerte: Gestehen Sie, sonst geht es Ihnen wie diesen Haymarket-Bastarden. Ich wiederholte die Geschichte, die ich Ihnen im Polizeihauptquartier von Anfang an erzählt hatte. Erklärte, wo ich mit wem gewesen war. Doch sie wollten mir nicht glauben und fuhren fort, mich einzuschüchtern und zu beschuldigen. Mein Kopf dröhnte, Kehle und Lippen waren wie ausgetrocknet. Ein großer Wasserkrug stand vor mir auf dem Tisch, doch jedes Mal, wenn ich die Hand danach ausstreckte, sagte ein Polizist: Sie können trinken, so viel Sie wollen, doch erst antworten Sie mir. Wo waren Sie mit Czolgosz an dem Tag, als er den Präsidenten erschoss? Die Tortur ging noch stundenlang weiter. Schließlich wurde ich zur Polizeiwache in der Harrison Street gebracht und in einen vergitterten Käfig eingesperrt, wo ich von allen Seiten den Blicken ausgesetzt war. Bald kam eine Wärterin und fragte, ob ich etwas zu essen haben wollte. Nein, aber Wasser, sagte ich, und etwas für meinen Kopf. Sie kam zurück mit einem Blech lauwarmen Wassers. Ich stürzte es hinunter. Für meinen Kopf konnte sie mir nichts geben, bis auf eine kalte Kompresse. Aber es war eine Erleichterung und ich schlief bald ein. Ich wachte von einem brennenden Gefühl auf. Ein Ziviler hielt einen Scheinwerfer vor mich, dicht vor meine Augen. Ich sprang auf, stieß ihn mit aller Kraft zurück und schrie: Sie verbrennen mir die Augen! Wir werden noch ein bisschen mehr verbrennen, bis wir mit Ihnen fertig sind, gab er zurück. Mit kurzen Unterbrechungen wiederholte sich das drei Nächte lang. In der dritten Nacht traten mehrere Polizisten in meine Zelle. Nun haben wir das richtige Mittel für Sie gefunden, kündigten sie an. Sie haben Czolgosz finanziert und das Geld haben Sie von Dr. Kaplan in Buffalo. Wir haben ihn soweit gekriegt, er hat alles gestanden. Nun, was sagen Sie dazu? Nicht mehr, als ich schon gesagt habe, wiederholte ich. Ich weiß nichts von der Tat. Seit meiner Verhaftung hatte ich kein Wort von meinen Freunden gehört. Niemand war gekommen, mich zu besuchen. Ich merkte, dass ich von der Außenwelt abgeschnitten, festgehalten wurde. Ich bekam zwar Briefe, die meisten waren nicht unterzeichnet. Verdammte Anarchistenhure, hieß es in dem einen. Ich wünschte, ich könnte dich packen. Ich würde dir das Herz herausreißen und es meinen Hunden vorwerfen. blutrünstige Emma Goldman«, schrieb ein anderer, »für deinen Verrat an unserem Land wirst du im Fegefeuer brennen.« Ein dritter versprach freudig, »wir werden dir die Zunge herausschneiden, deinen Körper in Öl tränken und dich lebendig verbrennen.« Die Beschreibung einiger der anonymen Schreiber, was sie mir antun wollten, bot Studien in sexueller Perversion, die selbst Autoritäten auf diesem Gebiet in Staunen versetzt hätten. Nichtsdestoweniger schienen mir die Autoren der Briefe weniger verachtenswert als die Polizeibeamten. Täglich übergab man mir Stapel von Briefen, die die Wächter von amerikanischer Sitte und Moral geöffnet und gelesen hatten. Gleichzeitig wurden Botschaften von meinen Freunden zurückgehalten. Es war offensichtlich, dass ich durch solche Methoden gebrochen werden sollte. Ich beschloss, dem ein Ende zu machen. Als man mir beim nächsten Mal einen geöffneten Umschlag gab, zerriss ich ihn und warf dem Polizisten die Fetzen ins Gesicht. Am fünften Tag nach meiner Verhaftung erhielt ich ein Telegramm. Es war von Ed und er versicherte mir die Unterstützung seiner Firma. »Du kannst unbedenklich unseren Namen benutzen. Wir halten zu dir bis zum Letzten.« Ich war froh über diese Zusicherung, denn sie befreite mich von der Notwendigkeit, Schweigen über meine Geschäftstätigkeit für Eds Haus zu bewahren. Ed ist Ed Brady, zu diesem Zeit im Brotberuf Schreibwarenhändler. Er ist natürlich auch ein Anarchist, einer von Emmas vielen wunderbaren Männern. Mit diesem hat sie sogar mal einen gemeinsamen Haushalt geführt und eine Eisdiele in Brooklyn. Ed ist gebildet, belesen, liebevoll und er ist ein Mann mit Besitzanspruch. Nichts für Emma. Sie fühlt sich eingeschränkt. Es bleibt die Freundschaft. Am selben Abend kam der Polizeichef von Chicago, O'Neill, in meine Zelle. Er wollte sich in aller Ruhe mit mir unterhalten. »Ich will Sie nicht einschüchtern oder zu irgendetwas zwingen«, sagte er. »Vielleicht kann ich Ihnen helfen.« »Das wäre einmal etwas Neues. Hilfe vom Polizeichef«, antwortete ich. »Aber ich werde Ihre Fragen gerne beantworten.« Er bat mich um einen genauen Bericht, wo ich vom 5. Mai, als ich Scholgosch zum ersten Mal begegnet war, bis zum Tag meiner Verhaftung in Chicago gewesen war. Meine Aussage wurde in Kurzschrift mitgeschrieben. Kommissar O'Neill bemerkte, »Wenn Sie nicht eine schlaue Schauspielerin sind, sind Sie tatsächlich unschuldig.« »Ich glaube, Sie sind unschuldig, und ich werde meinen Teil tun, Ihnen herauszuhelfen.« Ich war zu überrascht, um ihm zu danken. In so einem Ton hatte noch nie ein Polizeibeamter zu mir gesprochen. Gleichzeitig glaubte ich nicht an den Erfolg seiner Bemühungen, auch wenn er versuchen sollte, etwas für mich zu tun. Sofort nach meiner Unterredung mit dem Kommissar änderte sich meine Behandlung entschieden. Die Zellentür blieb Tag und Nacht unverschlossen und die Wärterin sagte mir, ich könnte mich im großen Raum aufhalten, Tisch und Schaukelstuhl dort benutzen, eigenes Essen und Zeitungen bestellen, Post empfangen und verschicken. Sofort fing ich an, das Leben einer Dame aus der Gesellschaft zu führen. Empfing den ganzen Tag lang Besuch, meistens Zeitungsleute, die nicht so sehr wegen eines Interviews kamen, sondern um sich zu unterhalten, zu rauchen und lustige Geschichten zu erzählen. Andere wiederum kamen aus Neugier. Einige Reporterinnen brachten Geschenke mit, Bücher und Toilettenartikel. Die aufmerksamste war Catherine Leckie vom großen Hearst Zeitungsverlag. Catherine Leckie hatte ein feines Gefühl für gesellschaftliche Probleme. Sie war eine überzeugte Feministin und widmete sich gleichzeitig der Arbeitersache. Catherine Leckie war die erste, die meinen Bericht von dem brutalen Polizeiverhör aufnahm. Als sie das hörte, war sie so aufgebracht, dass sie sämtliche Frauenorganisationen aufsuchte und ihnen vorschlug, die Sache aufzugreifen. William Hearst, Sie wissen, das ist der mit Hearst Castle, eine sehr schillernde Persönlichkeit, war Mitglied der Demokratischen Partei. Sein Verlag expandierte zu dieser Zeit gerade gewaltig. Das hatte einen tieferen Sinn als Umsatz. Es ging mehr um Macht. Er wollte mit der Ausweitung seines Imperiums eigentlich sein größtes Ziel erreichen, nämlich Präsident von Amerika zu werden. Das ist ihm nicht gelungen. Aber das wusste er ja damals noch nicht. Frauen, politisch engagierte Frauen, auch Feministinnen, konnte er dafür natürlich sehr gut brauchen. Allerdings nur, solange die Artikel innenpolitisch nicht zu gefährlich wurden, wie wir später noch hören werden. Nicht alles, was Catherine Lecky schreibt, wird dann bei Hearst tatsächlich auch gedruckt. Ein anderer Besucher war ein Anwalt aus Clarence Darrows Büro. Er wollte mich warnen, dass ich meiner Sache schadete, wenn ich Czolgosz beständig verteidigte. Der Mann wäre verrückt, das sollte ich einsehen. Kein prominenter Staatsanwalt wird Ihre Verteidigung akzeptieren, wenn Sie sich mit dem Meuchelmörder des Präsidenten verbünden, versicherte er mir. Wirklich, Sie stehen in ständiger Gefahr, dass man Sie für eine Beteiligte an dem Verbrechen hält. Ich wollte wissen, warum Mr. Darrow nicht selbst gekommen war, wenn er sich so betroffen fühlte. Doch der Vertreter wich aus und fuhr fort, meinen Fall in den dunkelsten Farben auszumalen. Meine Chancen, da herauszukommen, wären sehr gering. Wie es schien, zu gering, um mir irgendwelche Sentimentalitäten erlauben zu können. Czolgosz wäre verrückt, beharrte der Mann. Das könnte jeder sehen. Und außerdem wäre er ein Schuft, mich mit hineinzuziehen. Ein Feigling, der sich hinter einem Weiberrock versteckte. Sein Gerede widerte mich an. Ich machte ihm klar, dass ich nicht gewillt sei, Motive, Charakter und Leben eines wehrlosen Menschen zu verleugnen und keine Unterstützung seines Chefs haben wollte. Das Land war in Panik. Den Zeitungen nach zu urteilen, war ich überzeugt, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten und nicht Czolgosz verrückt geworden war. Seit 1887 hatte es nicht mehr solche Blutrünstigkeit, solche Barbarei und Rachsucht gegeben. Die Anarchisten müssen ausgerottet werden, rasten die Zeitungen. Man sollte sie im Meer ertränken. Unter unserer Flagge ist kein Platz für diese Blutsauger. Emma Goldman durfte ihr Mordgeschäft schon viel zu lange ausüben. Sie sollte das Schicksal ihrer Sippschaft teilen. Es war eine Wiederholung der schwarzen Tage von Haymarket. 14 Jahre. Jahre schmerzlicher Entwicklung, dennoch faszinierende und fruchtbare Jahre. Und nun das Ende. Das Ende? Ich war erst 32 und es gab noch so viel zu tun. So viel zu tun. Und der Junge in Buffalo? Sein Leben hatte kaum begonnen. Was war sein Leben, fragte ich mich. Welche Mächte hatten ihn ins Verderben getrieben? Ich habe es für das Volk getan, sollte er gesagt haben. Das Volk. Unsere tapferen Märtyrer von Chicago hatten auch etwas für das Volk getan und all die anderen in allen Ländern und zu allen Zeiten. Doch die Leute schlafen. Sie kümmern sich nicht darum. Sie schmieden ihre eigenen Ketten und auf Befehl ihrer Herren kreuzigen sie ihren Heiland. Buffalo verlangte meine sofortige Auslieferung. Doch Chicago verlangte zunächst, den genauen Tathergang zu rekonstruieren. Vor Gericht hatte ich schon einige Aussagen gemacht und jedes Mal hatte der Staatsanwalt von Buffalo viele Indizienbeweise vorgelegt, um den Staat Illinois zu meiner Auslieferung zu bewegen. Aber Illinois verlangte konkrete Beweise. Da war irgendwo ein Haken, der die ganze Sache verzögerte. Ich vermutete, dass Polizeichef O'Neill dahinter stand. Die Einstellung des Polizeichefs mir gegenüber veränderte das Verhalten aller Beamten der Polizeiwache in der Harrison Street. Die Wärterin und die beiden Polizisten, die beauftragt waren, meine Zelle zu beobachten, wurden unaufmerksam. Der Nachtdienstbeamte kam häufig beladen mit Obst, Schokolade und Getränken, die stärker waren als Traubensaft. Von einem Freund, der eine Kneipe um die Ecke hat, sagte er dann, ein Verehrer. Die Wärterin brachte mir Blumen von demselben Unbekannten. Eines Tages kam sie mit der Nachricht, dass er am kommenden Sonntag ein großes Essen schicken würde. »Wer ist dieser Mann und weshalb sollte er mich verehren?«, fragte ich. »Also, wir sind Demokraten und McKinley ist ein Republikaner«, antwortete sie. »Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie froh sind, dass McKinley niedergeschossen wurde?«, rief ich. »Nicht gerade froh, aber auch nicht traurig«, sagte sie. »Wir müssen schon so tun, wissen Sie, aber keiner von uns ist erschüttert.« Ich wollte nicht, dass McKinley umgebracht wird, erzählte ich ihr. Das wissen wir, lächelte sie. Aber sie verteidigen den Jungen. Ich fragte mich, wie viele Menschen in Amerika wohl noch Sympathie für den angeschossenen Präsidenten vortäuschen, wie meine Wärter in der Polizeiwache. Sogar einigen Reportern schien die Sache nicht den Schlaf zu rauben. Einer von ihnen amüsierte sich, als ich ihm erzählte, dass ich McKinley pflegen würde, wenn man mich als Krankenschwester brauchte, obwohl meine Sympathien Scholgosch gehörten. »Sie sind witzig, Emma Goldman«, sagte er. »Ich verstehe Sie nicht. Sie sympathisieren mit Scholgosch und würden den Mann pflegen, den er umbringen wollte?« »Von einem Reporter kann man kein Verständnis für menschliche Zusammenhänge erwarten«, stellte ich fest. »Aber hören Sie zu und versuchen Sie es wenigstens.« Der Junge in Buffalo ist eine Kreatur, die sich zur Wehr gesetzt hat. Millionen Menschen sind bereit, sich auf ihn zu stürzen und ihn in Stücke zu reißen. Er hat diese Tat nicht aus persönlichen Gründen begangen oder um sich zu bereichern. Er tat es aus Idealismus, für das Wohl der Menschen. Deswegen stehe ich hinter ihm. Auf der anderen Seite, fuhr ich fort, ist William McKinley ein kranker Mann und vielleicht dem Tod nahe, eben ein menschliches Wesen für mich. Deswegen würde ich ihn pflegen. Ich verstehe Sie nicht, das ist mir zu hoch, wiederholte er. Am nächsten Tag erschienen folgende Schlagzeilen in den Zeitungen. Emma Goldman möchte den Präsidenten pflegen. Ihre Sympathien gehören dem Totschläger. Was der etwas beschränkte Reporter nicht weiß, ist, dass die Anarchistin Emma Goldman seit einigen Jahren in Wien examinierte Krankenschwester ist und eine ganz ausgeprägte Ethik in diesem Beruf hat. Sie pflegt jeden kranken Menschen, der ihre Hilfe annimmt. Die Zeitungen veröffentlichten Gerüchte, der Pöbel mache Anstalten, die Wache in der Harrison Street zu überfallen und Emma Goldman Gewalt anzutun, bevor man sie zum Cook County Gefängnis bringen könnte. Montagmorgen wurde ich von zwei schwer bewaffneten Wächtern flankiert aus der Polizeiwache geführt. Vor mir gingen zwei Gefangene in Handschellen und wurden von den Beamten grob hin und her geschubst. Als wir zum Streifenwagen kamen, der noch von mehr Polizisten mit Gewehren im Anschlag umringt war, stand ich dicht neben diesen beiden Männern. Ihre Gesichter waren nicht zu sehen, ihre Köpfe waren verhüllt, nur die Augen hatte man freigelassen. Als sie zum Streifenwagen gingen, schlug ein Polizist einem von ihnen mit seinem Knüppel auf den Kopf, während er den anderen gewaltsam in den Wagen stieß. Sie fielen übereinander, einer schrie vor Schmerz auf. Dann stieg ich ein und wandte mich an den Beamten. »Sie Rohling«, sagte ich, »wie können Sie diesen wehrlosen Jungen schlagen?« Das nächste, was ich mitbekam, war, dass ich zu Boden taumelte. Er hatte mir einen Fausthieb aufs Kinn versetzt und mir einen Zahn ausgeschlagen. Mein Gesicht war blutüberströmt. Dann zog er mich hoch, drückte mich in den Sitz und schrie, »Noch ein Wort, du verdammte Anarchistin, und ich breche dir jeden Knochen im Leib!« Als ich im County-Gefängnis ankam, waren meine Jacke und mein Rock mit Blut bedeckt und mein Gesicht schmerzte fürchterlich. Keiner zeigte das leiseste Interesse oder bemühte sich auch nur zu fragen, wie ich in diesen ledierten Zustand gekommen war. Sie gaben mir nicht einmal Wasser zum Waschen. 2 Stunden musste ich in einem Raum warten, in dessen Mitte ein langer Tisch stand. Schließlich kam eine Frau, die mir sagte, dass ich durchsucht werden sollte. »In Ordnung, fangen Sie an«, sagte ich. »Ausziehen und auf den Tisch«, befahl sie. Ich war schon oft durchsucht worden, aber noch nie hatte man mich so beleidigt. »Dazu müssen Sie mich erst umbringen oder Ihre Wächter holen und mich mit Gewalt auf den Tisch bringen«, machte ich ihr klar. »Anders werden Sie mich nie dazu kriegen.« Sie lief hinaus und ich blieb alleine. Nach langer Wartezeit kam eine andere Frau herein und führte mich nach oben, wo ich der Dienstaufseherin übergeben wurde. Sie war die Erste, die mich fragte, was mit mir geschehen war. Nachdem sie mir eine Zelle zugewiesen hatte, brachte sie mir eine Wärmflasche und riet mir, mich hinzulegen und auszuruhen. Am darauffolgenden Nachmittag besuchte mich Catherine Leckie. Ich wurde in einen Raum gebracht, der mit einer Zwischenwand aus doppeltem Drahtgitter ausgestattet war. Es war halbdunkel, aber sobald Catherine mich sah, schrie sie, »Was um Gottes Willen ist mit dir geschehen? Dein Gesicht ist ganz entstellt!« Ich erzählte Catherine von meiner Bekanntschaft mit der Faust des Polizisten. Als sie ging, schwor sie Rache und versprach, zurückzukommen, wenn sie mit Polizeichef O'Neill gesprochen hatte. Gegen Abend kam sie zurück und sagte mir, dass der Polizeichef ihr zugesichert hatte, den betreffenden Beamten zu bestrafen, wenn ich ihn unter den Überführungsbeamten wiedererkennen könnte. Ich lehnte ab. Ich hatte dem Mann kaum ins Gesicht gesehen und war nicht sicher, dass ich ihn wiedererkennen könnte. Darüber hinaus sagte ich Catherine, sehr zu ihrer Enttäuschung, dass die Entlassung des Beamten mir meinen Zahn nicht zurückgeben und auch an der Brutalität der Polizei nichts ändern würde. Es ist das System, das ich bekämpfe, meine liebe Catherine, nicht den einzelnen Handlanger, sagte ich. Die arme Catherine begriff nicht, dass sie gar nichts ausrichten konnte. Sie war nicht einmal in der Lage, mit ihrer eigenen Zeitung einzugreifen. Ihr Artikel über die Foltermethoden der Polizei wurde nicht veröffentlicht. Eines Abends, als ich gerade in ein Buch vertieft war, wurde ich von mehreren Polizisten und Reportern überrascht. Der Präsident ist nun gestorben, verkündeten sie. Wie fühlen Sie sich dabei? Tut es Ihnen nicht leid? Ist es möglich, fragte ich, dass in den ganzen Vereinigten Staaten an diesem Tag nur der Präsident verschieden ist? Sicherlich sind zur selben Zeit auch viele andere gestorben, vielleicht in Armut und höchster Not und haben viele hilflose Nachkommen zurückgelassen. Warum erwarten Sie von mir, den Tod von McKinley mehr zu bedauern als den der anderen? Die Federn flogen nur so. Mein Mitgefühl hat immer den Lebenden gehört, fuhr ich fort. Die Toten brauchen es nicht mehr. Das ist ohne Zweifel der Grund, warum Sie alle so viel Mitleid mit dem Toten haben. Sie wissen, dass Sie niemals dazu aufgefordert werden, Ihre Beteuerungen zu beweisen. Verdammt guter Zeitungsstoff, rief ein junger Reporter. Aber ich glaube, Sie sind verrückt. Ich war froh, als Sie gingen. Meine Gedanken waren bei dem Jungen in Buffalo, dessen Schicksal nun besiegelt war. Welche psychischen und körperlichen Foltern musste er noch ausstehen, bevor er seinen letzten Atemzug machen durfte? Wie würde er diesen höchsten Augenblick erleben? Etwas Strenges und Bestimmtes war in seinen Augen, das von seinem äußerst sensiblen Gesicht noch betont wurde. Als ich ihn das erste Mal bei meinem Vortrag in Cleveland gesehen hatte, hatten mich vor allem seine Augen beeindruckt. Hatte er damals schon an seine Tat gedacht? Oder war danach etwas geschehen, was ihn dazu veranlasst hatte? Was mochte das gewesen sein? Ich tat es für das Volk, hatte er gesagt. Ich ging in meiner Zelle auf und ab und versuchte, die möglichen Motive zu analysieren, die den Jungen zu seiner Entscheidung gebracht haben könnten. Warum hatte er auf den Präsidenten geschossen und nicht auf einen direkten Vertreter des Systems der wirtschaftlichen Unterdrückung und Not? Vielleicht, weil er in McKinley ein gefügiges Instrument der Wall Street und des neuen amerikanischen Imperialismus, der unter seiner Regierung blühte, gesehen hatte. Die ganze Nacht hindurch gingen mir die Gedanken an den unglücklichen Jungen nicht aus dem Kopf. Vergeblich versuchte ich, mich durch Lesen von diesen beunruhigenden Überlegungen abzulenken. Als der Morgen anbrach, lief ich immer noch in meiner Zelle umher, vor mir Leans schönes Gesicht, blass und gespenstisch. Und wieder musste ich zur Gerichtsverhandlung. Und wieder konnten die Behörden von Buffalo keine Beweise liefern, die mich mit Scholgosch Tat in Verbindung brachten. Die Vertreter Buffalos und der Richter von Chicago lieferten sich 2 Stunden lang ein Wortgefecht, das damit endete, dass Buffalo seine Beute verlor. Ich wurde freigelassen. Alle waren froh, dass ich der scheinbar ausweglosen Situation entkommen war. »Wir können deinen Göttern danken, Emma«, sagte Isaac, »dass du hier und nicht in New York inhaftiert warst. In diesem Fall müssen die Götter Polizeichef O'Neill gewesen sein«, sagte ich lachend. »Polizeichef O'Neill«, riefen meine Freunde, »was hatte der damit zu tun?« Ich erzählte ihnen von meinem Gespräch mit ihm und seinem Versprechen, mir zu helfen. Ein befreundeter Journalist brach in schallendes Gelächter aus. »Emma Goldman, du bist naiver, als ich dachte«, sagte er. »O'Neill hat sich einen Teufel um dich geschert. Das waren seine eigenen Intrigen. Ich arbeitete bei der Tribune und kenne die Geschichte der internen Fehde am Polizeirevier. Er erzählte von Polizeichef O'Neills Bemühungen, einige Wachtmeister wegen Meineids und Bestechung ins Gefängnis zu bringen. Für solche Schufte kam nichts gelegener als der Schrei der Anarchie, erklärte er. Sie stürzten sich darauf wie die Polizei 1887. Es war ihre Chance, sich als Beschützer des Landes aufzuspielen und sich gleichzeitig reinzuwaschen. Aber es war nicht im Interesse O'Neills, dass sich solche Vögel zu Helden rausputzten und ins Revier zurückkommen. Darum hat er für dich gearbeitet. Er ist ein ausgekochter Ire. Genau so war's. Wir können froh sein, dass uns diese Querelen unsere Emma zurückgebracht haben. Ich fragte meine Freunde, wie man ihrer Meinung nach darauf gekommen war, meinen Namen mit Czolgosz zu verbinden. Ich kann einfach nicht glauben, dass der Junge irgendein Geständnis gemacht hat oder mich sonst irgendwie reingezogen hat, erklärte ich. Ich kann nicht glauben, dass er fähig war, etwas zu erfinden, von dem er wusste, dass es meinen Tod bedeuten konnte. Ich bin überzeugt, dass niemand, der ein so offenes Gesicht hat, so feige sein kann. Das muss aus einer anderen Ecke gekommen sein. Ich drängte die Genossen zu überlegen, was für den Jungen im Gefängnis von Buffalo getan werden konnte. Sein Leben konnten wir nicht retten, aber wenigstens konnten wir versuchen, seine Tat der Welt zu erklären. Leon Czolgosz und andere Männer wie er, schrieb ich in einem Artikel mit dem Titel »Die Tragödie von Buffalo«, sind keinesfalls moralisch entartete Kreaturen mit niederem Instinkt, sondern in Wirklichkeit übersensible Menschen, die nicht in der Lage sind, zu große soziale Bedrängnis auszuhalten. Sie werden zu Gewalttaten getrieben, bei denen sie sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, weil sie der Not und dem Leid ihrer Zeitgenossen nicht untätig zusehen können. Die Schuld für solche Taten muss denjenigen angelastet werden, die für die Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit, die die Welt beherrschen, verantwortlich sind. Nachdem ich die sozialen Gründe für Handlungen wie die von Czolgosz dargestellt hatte, schrieb ich zum Schluss, während ich schreibe, wandern meine Gedanken zu dem jungen Mann mit dem mädchenhaften Gesicht, der dem Tod geweiht ist und von grausamen Augen verfolgt seine Zelle durchschreitet. Beobachtet, wenn er weinen will, beobachtet, wenn er beten will, beobachtet, damit er ja nicht selbst dem Gefängnis seine Beute raubt. Mein Herz ist bei ihm in tiefer Zuneigung, wie bei allen, die Opfer der Unterdrückung und der Not sind, bei den Märtyrern der Vergangenheit und der Zukunft, bei den Vorkämpfern eines besseren und edleren Lebens. Während der ganzen Zeit im Gefängnis war mir meine Familie treu geblieben. Sie hatten mir Telegramme und Briefe geschickt, Geld für meine Verteidigung und jede andere Hilfe, die ich gebraucht hätte, angeboten. Sie hatten kein Wort von der Verfolgung geschrieben, der sie meinetwegen ausgesetzt waren. Sie waren bis zum Wahnsinn von Reportern belästigt und von den Behörden überwacht worden. Mein Vater war von seinen Nachbarn geächtet worden und hatte viele Kunden seines kleinen Möbelgeschäfts verloren. Zur selben Zeit war er aus der Synagoge ausgeschlossen worden. Auch meine Schwester Lena war nicht in Ruhe gelassen worden, obwohl sie krank war. Sie war von der Polizei eingeschüchtert worden, Stella zum Hauptquartier zu schicken, wo sie das Kind den ganzen Tag behalten und mit Fragen über ihre Tante Emma Goldman überhäuft hatten. Stella hatte die Antwort tapfer verweigert und vertrat trotzig ihren Stolz und ihren Glauben an ihre Tante Emma. Es war Balsam für meine zerrütteten Nerven, im Kreis der Familie einen Hafen der Liebe und des Friedens zu finden. Sogar meine Schwester Lena, die in der Vergangenheit schon oft meine Lebensart missbilligt hatte, zeigte nun herzlichste Zuneigung. Mein Bruder Hermann und seine nette Frau überhäuften mich mit Aufmerksamkeiten. Die ständige Gefahr, in der ich gewesen war und die mich immer noch bedrohte, hatte zwischen mir und meiner Familie eine Verbundenheit hergestellt, wie wir sie nie zuvor empfunden hatten. Ich wollte meinen glücklichen Aufenthalt in Rochester verlängern, um mich von den Qualen in Chicago zu erholen. Aber der Gedanke an Czolgosz machte mich unruhig. Eine Vertrauensperson wurde nach Buffalo geschickt, kam aber bald zurück, ohne Czolgosz gesehen zu haben. Er berichtete, dass es niemandem erlaubt war, ihn zu sehen. Ein sympathischer Wärter hatte unserem Boten anvertraut, dass Leon wiederholt bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden war. Sein physischer Zustand war so schlecht, dass kein Außenstehender zu ihm gelassen wurde. Und aus demselben Grund konnte er auch nicht vor Gericht gestellt werden. Die Tragödie von Buffalo näherte sich ihrem Ende. Krank von der erlittenen Misshandlung, mit entstelltem Gesicht und verbundenem Kopf, wurde Leon Czolgosz von zwei Polizisten gestützt vor Gericht gebracht. In seiner unermesslichen Gerechtigkeit und Gnade hatte ihm das Gericht von Buffalo zwei Anwälte bereitgestellt. Aber was nützte es, wenn sie in aller Öffentlichkeit erklärten, dass es ihnen leid täte, den Fall eines solch verkommenen Kriminellen, des Mörders unseres geliebten Präsidenten verteidigen zu müssen? Aber sie würden trotzdem ihre Pflicht tun. Sie würden darauf achten, dass die Rechte des Angeklagten vor Gericht geschützt würden. Der letzte Akt fand im Gefängnis von Auburn statt. Es war am frühen Morgen des 29. Oktober 1901. Der Verurteilte saß angebunden auf dem elektrischen Stuhl. Der Henker wartete, die Hand am Schalter, auf das Signal. Ein Wärter machte, von christlicher Barmherzigkeit getrieben, den letzten Versuch, die Seele des Sünders zu retten und ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Zärtlich sagte er: »Leon, mein Junge, warum schützt du Emma Goldman, diese bösartige Frau? Sie ist nicht deine Freundin. Sie hat dich als Müßiggänger bloßgestellt, der zu faul ist, zu arbeiten. Sie sagte, dass du immer Geld von ihr erbettelt hättest. Emma Goldman hat dich betrogen, Leon. Warum solltest du sie schützen?« Atemlose Stille, endlose Sekunden. Sie beherrscht die Todeskammer, sie kriecht in die Herzen der Zuschauer. Schließlich ein gedämpftes Geräusch, eine fast unhörbare Stimme unter der schwarzen Maske. »Es ist mir egal, was Emma Goldman über mich gesagt hat. Sie hat nichts mit meiner Tat zu tun. Ich habe es ganz allein getan. Ich habe es für das amerikanische Volk getan.« Eine Stille, noch schrecklicher als vorher. Ein Zischen, der Geruch von verbranntem Fleisch, eine letzte, ersterbende Lebensregung. Man kann über Emma Goldman nicht schreiben, ohne ihre Vision des Anarchismus zu reflektieren. Ein Leben lang kämpfte sie gegen die Dämonisierung dieser Lehre. Es war ihr ein Anliegen, dem Anarchismus den Makel des Schimpfwortes zu nehmen, auch indem sie seine Verkürzung auf Bombenwerferei konterkarierte. Dieser Tage, in denen eine wachsende Spaltung unserer Gesellschaft in Reich und Arm konstatiert wird, erkennen wir, leider, die fortwährende Aktualität ihrer Ansichten. Wahre soziale Harmonie erwächst auf natürliche Weise aus einem Zusammengehen der Interessen. In einer Gesellschaft, in der diejenigen, die alles erwirtschaften, nie etwas besitzen, während diejenigen, die kaum etwas erwirtschaften, über alles verfügen, ist Interessenübereinstimmung nicht gegeben. Daher ist soziale Harmonie dort nichts als ein Mythos. Das einzige Mittel, mit dem die etablierte Obrigkeit dieser ernsten Lage begegnet, ist die Gewährung noch größerer Privilegien für die, die bereits die Welt beherrschen. Emma Goldman war zweifellos eine Frau der Tat, weswegen ihre Autobiografie ihr wichtigstes Werk ist, aber ihre Reden und Artikel, die sie polyglott auf Englisch, Deutsch, Russisch und Jiddisch verfasst hat, atmen den radikalen Geist der einzigen rebellischen Tradition, die den Verlockungen der Macht widerstanden hat. Bei einer Konferenz über Religion entgegnet ein Rabbiner auf den Protest anderer Teilnehmer, Frau Goldman habe da nichts zu suchen, mit einer verblüffenden und doch sehr zutreffenden Bemerkung. Trotz allem, was Miss Goldman gegen die Religion vorgebracht hat, ist sie die religiöseste Person, die ich kenne. Worum geht es also in diesen 1000 dichten Seiten? Es geht um Liebe. Es geht um Anarchismus. Und es geht um eine Frau zwischen diesen beiden gewaltigen Leidenschaften, die unfassbar stark und mutig ist, ohne jemals ihre Zärtlichkeit zu verlieren. Es hat wenige Menschen mit einem so starken Freiheitswillen gegeben und wenige Leben, die so reich waren an brutalen Enttäuschungen und ekstatischen Beglückungen. Emma Goldman hat all dies zur Neige ausgekostet. Sie hat sich nicht versteckt. Zukünftige Generationen werden kaum glauben können, dass ein Mensch wie er jemals auf Erden gewandelt ist, soll Einstein nach dem Tode Mahatma Gandhis gesagt haben. Man muss nur das Personalpronomen ändern, um diesen Satz auf Emma Goldman umzumünzen. Ilya Trojanow.